auf einer Blumenwiese zu mir herüber, wie eine frische Brise. Sie tut mir gut, ich singe und spiele eine Melodie. Melodie. Da kommt ein Mädchen und sagt mir schöne Dinge, wie alles schön sei und auch wie hübsch ich singe. Ich schließ die Augen und träum mich wie ein rechter Muselmann. Text bei Lage, er liegt im Dunkeln, das ist der Reiz, den sicher jeder.